2a. Wie sollen Kinder den richtigen Umgang mit den modernen Medien lernen? Der Kinderpsychologe Dr. Gernot Frank hält zu diesem Thema einen kurzen Vortrag vor Eltern und Lehrern in einer Grundschule. Hören Sie und ergänzen Sie die Lücken. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst einmal möchte ich mich herzlich für die Einladung bedanken und freue mich über Ihr reges Interesse an diesem wichtigen Thema. Aus unserer modernen Welt ist der Computer nicht mehr wegzudenken. Deshalb liegt es nahe, dass auch unsere Kinder schon sehr früh mit diesem Medium konfrontiert werden. Die Verunsicherung unter den Eltern ist groß. Wie bereite ich mein Kind auf ein Leben mit dem Computer am besten vor? Ist es sinnvoll, bereits das Kleinkind mit dem Computer vertraut zu machen, damit es im beruflichen Wettbewerb einen Vorsprung bekommt? Oder nimmt seine Gesundheit Schaden, wenn es zu früh vor dem Bildschirm sitzt? Wie behalte ich die Kontrolle, wenn mein Kind besser und schneller mit den neuen Medien umgeht als ich selbst? Wie schütze ich es vor gefährlichen Inhalten? Lassen Sie uns mit einem kleinen Perspektivenwechsel beginnen, um der Situation ein wenig die Dramatik zu nehmen. Erinnern Sie sich, wie aufgeregt schon immer Neuerungen diskutiert wurden. Oft wird das, was der älteren Generation noch nicht vertraut ist, als große Gefahr für die Jugend gesehen. Bereits 1800, als es für sehr viele Menschen möglich wurde, Bücher zu lesen, wurde die Lesesucht kritisiert. Sie sei eine Gefahr für die politische und moralische Ordnung. Und die Entstehung der Rockmusik in den 60er Jahren? Für viele Eltern ein nicht zu tolerierender Skandal. Zuletzt hat uns die rasante Verbreitung der Handys gezeigt. Warnungen sind wichtig und berechtigt, aber noch wichtiger ist es, Strategien zu entwickeln, wie man sinnvoll und konstruktiv mit Neuerungen umgehen kann. Also keine Panik, behalten Sie in der Beurteilung von Vorteilen und Nachteilen einen klaren Kopf. Am wichtigsten ist es, mit Ihren Kindern mitzulernen. So wie Sie sicherlich auch die neuen Freunde Ihres Kindes kennenlernen möchten, lassen Sie sich von ihm zeigen, was es im Computer gerne anschaut und spannend findet. Lassen Sie sich zeigen, was Ihr Kind weiß und kann. Sie verlieren dadurch sicherlich nicht an Autorität. Arbeiten Sie nicht mit Verboten, sondern erklären Sie Ihrem Kind, warum einige Spiele oder Seiten im Internet gut sind und andere nicht. Selbstverständlich sollten Sie auch mit Filterprogrammen umgehen können, um Seiten sperren zu können, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Nach meinem Vortrag erhalten Sie ein Informationsblatt mit den entsprechenden Hinweisen. Der Computer bietet für Kinder und Jugendliche endlose Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, zu spielen, Neues zu entdecken und mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Das ist sicherlich fantastisch, unterhaltsam und hilft beim Lernen, aber achten Sie darauf, dass die reale Welt mindestens ebenso spannend bleibt. Ihr Kind muss sich bewegen, spielen, mit allen Sinnen die Welt entdecken und mit Freunden ein soziales Miteinander erlernen. Dass diese Balance erhalten bleibt, ist Ihre Aufgabe. Auch die Gesundheit Ihrer Kinder braucht Entspannung für Kopf und Augen, und das ist weder vor dem Fernseher noch vor dem Computer möglich. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Schlafstörungen sind Warnsignale, die Sie beachten sollten. Wie für die meisten Dinge im Leben gilt auch hier: Weniger ist mehr. Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.